SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Zum 6-Uhr-Zug kamen wir zu spät. Und so warteten wir in der Bahnhofsgaststätte auf den Zug um Mitternacht. Vater las Zeitung und zündete sich eine Zigarette nach der anderen an. Eine schwere, kalte Nacht lag auf den leeren Bahnsteigen. Ab und zu lief ein Gepäckträger mit einem Sack oder einer Kiste vorbei. Die Lagerräume an den Bahnsteigen waren mit breiten Eisenstangen verriegelt und ein trübes Licht fiel auf die etwas vorstehenden Balken der Türen. Plötzlich tat es mir um Vater leid und ich berührte seine Hand. »Was ist, mein Lieber?« fragte er erschrocken. »Nichts, Vater.« Wieder fiel mir auf, dass die Worte aus seinem Mund verschwunden und seine Wangen eingefallen waren. Leute gingen ein und aus, doch es war kein bekanntes Gesicht darunter. Nach Mitternacht, mit 1,5 Stunden Verspätung, fuhr der Zug ein. Der Waggon war kalt und leer. Neben den Sitzen wirkten der Koffer und die Reisetasche klein, als seien sie geschrumpft. Vater wickelte mich in einen Pullover und zog mir die Schuhe aus. Das Licht der Lampen fiel durch die rechteckigen Fenster auf den Boden. »Ist dir kalt?« fragte Vater leise. »Nein. In 3,5 Stunden sind wir in Storoschinez.« Die Worte hallten durch den leeren Waggon und zerstreuten sich. Vater trank ein paar Schlucke aus dem Flachmann und seufzte. Da erinnerte ich mich an Edi, der sich erst vor einigen Stunden von uns verabschiedet hatte. Edis großes rechtes Auge breitete sich über sein ganzes Gesicht aus, als wolle es verhindern, dass man in sein Inneres hineinsehen konnte. Jetzt wusste ich, Edi hatte nicht über Vaters Schicksal geweint, sondern über sich selbst und sein eigenes Leben, in dem sich, seit er nicht mehr im Waisenhaus lebte, nichts verändert hatte. Ich war wach. Der breite Waggon mit seinen bebenden Schatten goss sich in meine Wachheit und überwältigte mich. Dann schlief ich ein und sah Mutter aus schwarzem Wasser auftauchen. Ein ähnlicher Anblick wie im Sommer. Der Fluss hatte die gleiche Strömung, aber das Wasser war schwarz und zähflüssig. »Mutter«, rief ich. »Was hast du, mein Lieber?« fragte sie, und das schwarze Wasser rann an ihrem Körper herunter. Einige Flecken blieben an ihrem Oberkörper haften. »Mutter, wisch doch bitte diese Flecken weg.« »Die sind nicht schlimm«, sagte Mutter und klopfte sie ab, so wie sie sonst Staub vom Mantel klopfte. Ich wusste, gleich würde sie sich hinhocken, ein Tischtuch ausbreiten und Butterbrote schmieren. Diese Bewegungen hatte ich mir fest eingeprägt und ich konnte sie ohne Schwierigkeiten nachmachen. Diesmal allerdings breitete Mutter kein Tischtuch aus, sondern holte aus ihrer Tasche die Hefte und Bücher, die ich in Viktors prächtigem Haus in Bukarest zurückgelassen hatte, und legte sie auf den Boden. Sie sahen sehr abgegriffen aus, als habe sie außer mir noch jemand anders benutzt. »Mutter, das alles hast du hierher geschleppt?« »Es wog nicht viel«, sagte sie und zeigte auf die Tasche. »Und Butterbrote hast du keine mitgebracht?« fragte ich und bereute es sofort. »Aber sie sind verdorben.« »Sie sind schwarz geworden«, sagte ich. »Woher weißt du das?« Ich schaute auf den Fluss. Das Wasser floss schwarz und in den Biegungen glänzte auf ihm ein kaltes, metallisches Licht. Mutter war von all diesen Merkwürdigkeiten nicht überrascht, im Gegenteil. Eine befremdliche Zufriedenheit hatte sich in ihrem Wesen breit gemacht. »Mutter«, sagte ich, wobei ich den Blick hob. »Was denn, mein Lieber?« »Ich weiß, dass du Andrei geheiratet hast«, verriet ich ihr. »Woher?« »Alle wissen es. Aber du hast es nicht wissen sollen.« »Wenn alle es wissen, dann weiß ich es auch«, sagte ich. Und wir beide lachten, als hätte man uns bei einem kleinen Betrug erwischt. Am frühen Morgen erreichten wir den Bahnhof von Storoschinez. Frost glänzte auf der Erde und auf den Bahnsteigen. An den Regenrinnen hingen Eiszapfen, aber der Himmel war blau und klar. Und eine große Sonne stand am Horizont. »Ich brauche erst mal einen Kaffee«, sagte Vater, während er sich die Füße vertrat. Auch hier waren nur wenige Leute, die meisten eilten zum Hauptausgang. Jemand rief laut, »Wo bist du?« Doch keiner antwortete ihm. Der Bahnhof mit den vertrauten Ein- und Ausgängern freute mich. Einen Moment war es, als seien wir nur hierher gekommen, um im Café Wien, das für seine Kuchen bekannt war, einen Morgenkaffee zu trinken und dann wieder zurückzufahren. Der Besitzer des Cafés, der sich nicht an uns erinnerte, sagte, »Sie beide sind heute aber früh aufgestanden. Die ersten Brötchen kommen in einer halben Stunde aus dem Ofen, und vielleicht möchten Sie bis dahin die Zeitung lesen.« In der Wand, die das Café von der Bäckerei trennte, war eine Luke, durch die hindurch man den heißen Backofen sehen konnte. Im Café selbst lag noch der Dämmer der Nacht. Der Besitzer versicherte uns mehrmals, Kaffee und Kuchen würden gleich aufgetragen. Vater zündete sich eine Zigarette an. Ich erinnerte mich genau an meinen Besuch hier mit Mutter. Sie hatte ein blaues Popelinkleid getragen. Wir hatten am Fenster gesessen, und es war für mich wie eine Fortsetzung der Sommerferien gewesen. Damals ahnte ich nicht, dass dies nur der Übergang zu einer langen, verworrenen Zeit sein sollte, dass ich Halina verlieren und Mutter sich einen Freund suchen würde. Damals meinte ich, solche Unglücke könnten nur anderen passieren. Die beiden Stücke Käsekuchen wurden serviert, ebenso der dampfende Kaffee. Vater trank einen Schluck und sagte, »Ausgezeichnet.« Von seinem Gesicht verzog sich das Dunkel. Nur in den Augenhöhlen waren noch einige Schatten zu erkennen. Der Kaffeebesitzer bot uns eine weitere Tasse an. Vater nickte dankend und lobte Kaffee und Kuchen. »Hier bin ich manchmal mit Halina gewesen«, kam es mir über die Lippen. »Mit wem?« »Mit Halina.« »Der Name sagt mir nichts.« »Halina.« »Das Mädchen, das ermordet wurde?« Das Wort »ermordet« hatte ich noch nie ausgesprochen. Es entzündete meine Erinnerung. Und sofort hatte ich den Beerdigungszug vor Augen. All die Menschen, die mit den Flötenspielern durch das Dorf bis zum Friedhof gezogen waren, und den klaren Himmel, der sich öffnete und Halina aufnahm. Mutter hatte es schnell zurück nach Hause gedrängt, und so waren wir nicht beim Leichenschmaus gewesen und hatten die Vollendung von Halinas Auferstehung nicht sehen können. Ich war Mutter deshalb sehr böse gewesen. Natürlich wusste ich damals noch nicht, was ich erst nach Halinas Weggang begreifen sollte. Mutter war abgrundtief verliebt gewesen. Vater fragte den Kaffeebesitzer nach dem Weg zum Krankenhaus, und der trat in die Ladentür, zeigte auf die Straße und sagte, »Immer da, geradeaus.« Mir war nicht klar, dass wir dort, wo Halina gelegen hatte, meine kranke Mutter besuchen würden. Ich dachte nur an Halina, als sei es ganz allein ihr Weg, ihr Ort. Vater schwieg, und ich störte ihn nicht. Der Winter saß noch fest in allen Ecken. Wir gingen langsam, als hätten wir es nicht eilig. Auf dem Platz vor dem Krankenhaus standen viele arme Leute. Abgemagerte Hunde streunten zwischen den niedrigen Pferdewagen umher. Für einen Augenblick waren die Leute von unserer Ankunft überrascht. Dann riefen sie, »Juden!« Vater blieb stehen und betrachtete sie. »Jude, was schaust du so?« fragte einer. Vater ging auf ihn zu, und der rannte um sein Leben. Jetzt traten wir in den Flur und stiegen die Treppe hinauf. Der Mann am Schalter schien sich an mich zu erinnern, doch auf Vaters Frage antwortete er mit einem Schulterzucken. »Bei uns nicht. Vielleicht in der Privatklinik von Dr. Wechsler oder im Krankenhaus bei den Nonnen.« »Wo ist die Klinik von diesem Dr. Wechsler?« »Nicht weit von hier.« Als wir gingen, wurde einer der Armen frech und rief, »Jude, was machst du hier?« Vater zögerte nicht, packte ihn am Kragen und schüttelte ihn. Der Mann war wohl überrascht, wie Vater reagierte und sagte, »Dich habe ich doch gar nicht gemeint.« »Wen dann?« »Die bärtigen Juden.« »Entschuldige dich sofort.« »Entschuldigung? Das ist keine Entschuldigung.« »Was soll ich denn sagen?« »Ich bitte alle Juden um Entschuldigung.« Der Mann sprach den Satz Wort für Wort nach, und Vater ließ von ihm ab. »Mach, dass du wegkommst«, drängten ihn seine Freunde. Doch der Mann blieb wie angewurzelt stehen. Wir machten uns auf und suchten die Klinik von Dr. Wechsler. Plötzlich sah ich Mutter, wie sie in Czernowitz gewesen war. Sie trug den dicken Mantel. Schwerfällig bewegte sie sich und wirkte wie eine alte Bäuerin. Der Mantel behinderte sie beim Gehen. Ich wollte dieses Bild abschütteln, aber ich wurde es nicht los. Wir fragten Passanten nach dem Weg. Niemand hatte von Dr. Wechsler gehört, und wer seinen Namen kannte, konnte uns nicht weiterhelfen. Schließlich trafen wir einen Juden, der zeigte uns, wo wir langgehen sollten, und gab uns Gottes Segen. Die Sonne stieg in den Zenit und beschien die Felder und die entblätterten Obstbäume. Der weiße Schnee schmolz, aber auf den Feldern lagen noch graue Flecken. In der Ferne standen ein paar kleine Bauernhäuser, aus deren Schornsteinen dünner Rauch aufstieg. Gegen Mittag erreichten wir die Klinik von Dr. Wechsler, ein zweistöckiges Gebäude mit einem Pförtner am Eingang. Auf Vaters Frage, ob hier eine Frau mit Namen Henja eingeliefert worden sei, schaute der Pförtner in einer Liste nach und sagte mit entschiedener Stimme, »Nein.« Wir wussten Mutters neuen Nachnamen nicht, und deshalb bat Vater darum, Dr. Wechsler sprechen zu können. Da stand der Pförtner auf und sagte, »Der Herr Doktor ist beschäftigt. Er macht gerade Visite und kann jetzt niemanden empfangen.« »Wann kann ich ihn sprechen?« »Das weiß ich nicht.« Vater stellte den Koffer und die Reisetasche ab und zündete sich eine Zigarette an. Ich sah die Wut in seinen Fingern beben und fürchtete mich. Früher dachte ich, dass er nur Möbel zerschlug, aber inzwischen wusste ich, dass er seine Hand auch gegen Menschen erhob. Vater fragte den Pförtner, ob es zum Krankenhaus der Nonnen weit sei. »Ja.« »Kann man hier einen Wagen mieten?« »Nein.« Der Pförtner antwortete kurz und unwillig, was Vater wohl aufbrachte. Vater ging auf ihn zu und warnte ihn mit einem Blick. Doch der Pförtner ahnte nicht, wozu Vater fähig war, und sagte, »Verschwinden Sie!« Jetzt zögerte Vater nicht länger. Er schlug zu und betrat das Gebäude. Mich zog er hinter sich her, die Taschen ließ er stehen. Die Leute, die dort arbeiteten, hatten wohl mitbekommen, was Vater angerichtet hatte, und standen verängstigt herum. »Ich suche eine Patientin mit Namen Henja.« Vaters Stimme klang wild. »Wir haben keine solche Patientin«, antwortete eine Frau halb erstickt. »Wie viele Patienten haben Sie hier?« fragte Vater im selben wilden Ton weiter. 24. »Ich will Sie sehen.« Eine Tür ging auf und Dr. Wechsler trat heraus. Ein großer, schlanker Mann, der uns mit kühlen, beherrschten Augen musterte. Auf seine Frage, was wir wünschen, antwortete Vater mit klarer Stimme. »Ich suche eine Patientin mit Namen Henja. Ich möchte wissen, ob sie hier ist.« »Wie lautet der Familienname?« »Das wissen wir nicht.« Dr. Wechsler merkte wohl, dass Vater fest entschlossen war und sagte, »Wir haben nichts zu verbergen, bitteschön. Schauen Sie sich alle an.« Wir gingen durch die Zimmer und sahen die bleichen Kranken mit ihrem starren Gesichtsausdruck. Mutter war nicht unter ihnen. »Das sind alle unsere Kranken«, sagte Dr. Wechsler und trat einen Schritt zurück. »Und in den letzten Tagen ist niemand entlassen worden?« »Nein, niemand.« »Dann entschuldigen Sie bitte«, sagte Vater und nahm meine Hand. »Na, Gott sei Dank gibt es Dinge, die man klären kann«, sagte Dr. Wechsler. Vater reagierte nicht und wir zogen weiter. Unterwegs redete er ohne Unterlass und wollte mir beweisen, dass der Pförtner an allem schuld war, weil er die Frechheit besessen hatte, uns fortzuschicken. Wäre der Pförtner höflich gewesen, wäre er nicht auf ihn losgegangen, und alles hätte ein gutes Ende genommen. Diese Pförtner führen sich auf, als seien sie die Herren der Welt. Man muss ihnen eine Lehre erteilen. Dennoch war er mit dem, was passiert war, nicht zufrieden, denn nachdem er mir das alles erklärt hatte, zog er den Kopf ein, versteckte sich hinter seinem Mantelkragen und sagte auf dem ganzen Weg nach Storoschinez kein weiteres Wort. Wir gingen ins Gasthaus und Vater bestellte Borscht mit Rahm und Maisauflauf und fragte die Wirtin, wie weit es zum Krankenhaus der Nonnen noch sei. »Es ist nicht so weit, aber der Weg ist gewunden und man nimmt besser einen Pferdewagen.« »Kann man hier einen mieten?« »Gewiss doch«, sagte sie. »Würden Sie uns bitte einen Wagen bestellen?« fragte Vater in einem Ton, als wolle er sie freundlich stimmen. »Gerne«, sagte sie und ging hinaus in die Küche. Das Essen schmeckte gut. Vater bat um einen Nachschlag. »Merkwürdig«, sagte er. »Was ist merkwürdig?« fragte ich. Vater hob den Kopf, antwortete aber nicht. Seine Stirn war hell, auch seine Augenhöhlen, und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass ein quälender Gedanke auf ihm lastete und ihm keine Ruhe ließ. Zum Nachtisch brachte uns die Wirtin Pflaumenkompott und sagte, »Das geht auf die Rechnung des Hauses.« Ich beobachtete sie und sah, sie freute sich an ihren Gästen und wollte, dass auch wir uns wohlfühlen. In ihrem Blick lag etwas Reines. Vater fragte, ob sie den Wagen bestellt habe. »Aber sicher doch, er wartet schon«, sagte sie und klang wie ein Mädchen. »Danke«, sagte Vater. »Keine Ursache«, antwortete sie mit einer Stimme, die mich an eine andere Frau erinnerte. Gegen Abend brachen wir auf. Die Wirtin hatte recht gehabt. Der Weg war gewunden und steil, und einige Male stiegen wir vom Wagen, damit die Pferde es leichter hatten. Der Kutscher verfluchte die Steigung und die Pferde. Vater reichte ihm seinen Flachmann, und der Kutscher nahm einen Schluck und noch einen. Schließlich wandte er sich an uns und fragte, »Ihr seid Juden, nicht wahr?« »In der Tat«, sagte Vater mit Nachdruck. »Was suchen Juden in einem Kloster?« »Wir haben dort im Krankenhaus einen Kranken.« »Einen kranken Juden?« »So wird es wohl sein«, sagte Vater. Seine Stimme hatte etwas Gekünsteltes. »Trotzdem, was haben Juden in einem Kloster verloren?« »Auch die Juden glauben an Gott«, sagte Vater nun in einem anderen Ton. »Nicht die neuen Juden.« »Die neuen sind nicht viel anders als die alten.« »Sie sind ganz anders«, sagte der Bauer entschieden. »Worin?« »Die neuen, die beten nicht.« »Und worin noch?« »Sie fasten nicht an Yom Kippur.« »Was ist daran schlimm?« »Menschen, die keinen Gott haben, machen einem Angst.« »Wem machen sie Angst?« »Uns.« »Mir machen sie keine Angst«, sagte Vater und wedelte lustig mit der Hand. »Richtig.« »Warum sagt ihr richtig?« »Weil ihr wohl einer von ihnen seid.« Vater lachte. Die Schlauheit des Kutschers überraschte ihn und er sagte, »Wie ich sehe, kennt ihr die Juden gut?« »Ich bin mit ihnen groß geworden.« »Mit den Neuen oder mit den Alten?« »Mit beiden.« »Und welche sind euch lieber?« »Die Alten halten sich auf Abstand. Die Neuen ziehen in die Stadt und studieren Medizin.« »Genauso ist es«, sagte Vater und lachte. Ihm gefielen die Beobachtungen des Kutschers. Mit dem letzten Licht erreichten wir das Kloster. Vater fragte nach dem Fahrpreis. Der Kutscher nannte eine Summe, Vater verdoppelte dessen Lohn und reichte ihm die Scheine. Der Kutscher staunte, senkte den Kopf und lächelte. Wir stiegen vom Wagen und standen vor dem Tor. »Gott segne euch«, rief der Kutscher von seinem Bock. »Euch auch«, antwortete Vater im selben Ton. Ich sah sofort. Hier ging es anders zu als an den Orten, die ich kannte. Am Tor empfing uns ein hochgewachsener Mönch, und Vater erklärte ihm den Grund unseres Kommens. Der Mönch hörte zu. Ich merkte gleich, dass er auf eine andere Art zuhörte, als wir es tun. »Sie suchen Henja Duschenko?« fragte der Mönch nach. »Genau.« »Ja, die liegt bei uns.« »Können wir sie sehen?« »Ich denke schon.« Ich hob den Blick. Die Eingangshalle war mit Heiligenbildern geschmückt und hatte bunt bemalte Fenster. Aus einem angrenzenden Raum drang Orgelmusik, begleitet von einem Männerchor. »Ich bringe Sie in den Wartesaal«, sagte der Mönch, und führte uns durch einen langen, von großen Wachskerzen erleuchteten Flur, an dessen Ende ein großer Saal lag. »Nehmen Sie doch bitte Platz. Man wird Sie rufen«, sagte er dann und kehrte um. Hier war die Musik nicht mehr zu hören. Die langen, schmalen, bemalten Fenster warfen ein blaues Licht zurück. Die Stille war so, dass man sie greifen konnte. »Wie geht es dir?« fragte Vater und nahm meine Hand. »Gut«, sagte ich. Ich fürchtete mich nicht, hatte aber so ein Gefühl, als gehe von diesem Saal ein langer Flur ab, wie der, durch den wir gekommen waren, und an seinem Ende gäbe es einen weiteren Saal, wie den, in dem wir saßen. Bei diesem Gedanken wurde mir schwindlig, und ich schloss kurz die Augen. Vater stand auf und schaute sich die Bilder an den Wänden an. Sie gefielen ihm, und er lächelte zurückhaltend wie immer, wenn er ein Bild oder eine Sache schön fand. Ich schloss die Augen wieder und dachte an den Weg, den wir mit dem Kutscher gekommen waren. Sein Verhalten war mir unangenehm gewesen. Er hatte geflucht und erbarmungslos auf die Pferde eingedroschen. Doch Vater war ihm nicht böse gewesen. Die Antworten des Kutschers hatten ihn amüsiert. Ja, er hatte den ganzen Weg über gelächelt, ja, sogar gelacht. Und jetzt vor den Bildern lag ein ähnliches Lächeln auf seinen Lippen. »Sie haben uns vergessen«, sagte Vater und wandte sich zu mir um. »Gut, dass es hier alte Bilder gibt, die man sich anschauen kann. Alte Bilder sind immer erstaunlich, denn sie wollen nicht mehr sein, als sie sind. Verstehst du mich?« Ich verstand ihn nicht, wagte aber nicht nachzufragen. Das meiste, was Vater sagt, verstehe ich nicht, und trotzdem höre ich ihm gerne zu. Dann trat ein Mönch ein. Vater stellte sich vor. Arthur Rosenfeld, Henjas erster Mann, und dies ist ihr Sohn. »Henja ist sehr krank«, sagte der Mönch. Er versuchte nicht, uns etwas zu verheimlichen. »Kann sie sprechen?« fragte Vater. »Nur manchmal, wenn sie wach ist.« »Wir würden sie gern sehen«, sagte Vater leise. »Kommen Sie mit.« Wir gingen wieder durch den langen, von hohen Wachskerzen erleuchteten Flur. Von der gewölbten Decke schauten einige blinde Fensterchen. Ich weiß nicht warum, aber ich musste an Tinas kleines Gesicht denken, das gestaunt hatte, als Vater und Viktor die Bilder auf den Schlitten geladen hatten. Ihr Staunen war so groß gewesen, als hätte sie verstanden, dass ihr Leben von da an nicht mehr so sein sollte wie früher. Ich bemühte mich, diese Erinnerung aus meinem Kopf zu vertreiben und an Mutter zu denken. Doch ich vermochte es nicht. Erst als Vater nach meiner Hand griff, wusste ich, dass wir am Ende des Flurs stehen bleiben, niederknien und uns tief verbeugen würden. Der Mönch blieb stehen. Wir standen an einem weißen Eisenbett. In dem Bett lag eine Frau, ihr Kopf in einem Kissen versunken, die Augen geschlossen. Ich erkannte sie nicht. Vater ging es wohl genauso. »Das soll Henja sein«, stammelte er. »Ja, mein Herr.« »Henja«, flüsterte Vater. Die Frau im Bett bewegte sich nicht. Vater drehte sich um, als wolle er sehen, ob noch jemand im Zimmer war. Dann trat er näher an ihr Bett. »Macht sie die Augen auf?« fragte er ganz leise. »Dann und wann?« »Wir sind einen weiten Weg gekommen aus Bukarest. Die schlimme Nachricht hat uns dort erreicht, und ich habe sofort beschlossen, herzureisen. Es gibt Dinge, die muss man einfach tun«, sagte Vater hastig. »Ich verstehe«, sagte der Mönch. Irgendwie fand ich, dass Vater an der Sache vorbeiredete, und ich dachte, gleich werde ihn der Mönch unterbrechen und darauf aufmerksam machen. Tatsächlich änderte der Mönch seinen Ton und fragte, »Wo werden Sie schlafen?« »Wir wollten nach Storoschinez zurückfahren.« »Es ist schon spät, mein Herr. Ich glaube nicht, dass Sie noch einen Wagen bekommen werden.« »Gibt es hier in der Gegend eine Herberge?« »Ja, mein Herr.« »Sehr gut«, sagte Vater, als habe er endlich die Lösung für ein schwieriges Rätsel gefunden. So etwa endete der Besuch. Der Mönch trat zur Seite und wir folgten ihm. Am Tor zeigte er uns den Weg. »Mein Herr«, wandte sich Vater plötzlich mit einer ganz sachlichen Stimme an den Mönch, »woran leidet Henja?« »Sie hat Typhus, mein Herr.« »Und seitdem hat sie die Augen nicht mehr aufgemacht?« »Doch.« »Was hat sie gesagt?« »Sie murmelt Worte und Silben, die keiner von uns versteht.« Da senkte Vater den Kopf, so als hätte der Mönch nicht mit ihm geredet, sondern ihn mit einer Peitsche auf den Kopf geschlagen. Der Weg zur Herberge dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Vater sagte kein Wort. Er brummte leise etwas vor sich hin und wollte nach einer Weile wissen, ob mir kalt sei. Ich wusste, dass er in der Herberge als erstes einen Schnaps bestellen würde. Und so war es auch. Nachdem er ihn getrunken hatte, rieb er sich die Hände und fragte, »Nun, was soll ich für dich bestellen, mein Lieber?« Ich bestellte ein Spiegelei mit Brot und Butter. Ich war müde, und das, was ich am Tage gesehen hatte, kehrte zu mir zurück. Der Gedanke, dass Mutter sehr krank war und im Krankenhaus lag, beschäftigte mich nicht. Ich hatte das Gefühl, unser Hiersein sei nur die Vorbereitung auf eine andere, längere Reise, und Mutter würden wir woanders wiedersehen. Vater trank ein paar Gläschen, und seine Stimmung hellte sich auf. Er befragte den Herbergswirt nach dem Kloster und dem Krankenhaus. Der sagte unumwunden, »Die sind völlig korrupt. Die Mönche oder die Angestellten? Sowohl als auch.« Merkwürdig. Man sollte erwarten, dass ein heiliger Ort ein reiner Ort ist. »Im Diesseits gibt es keine Reinheit, merken Sie sich das«, sagte der Herbergswirt und zeigte seine gesunden Zähne. Später saß Vater mit dem Wirt zusammen, und sie unterhielten sich wie alte Freunde, bis plötzlich ein Betrunkener aufstand, an unseren Tisch trat und rief, »Was haben Juden an diesem heiligen Ort verloren?« »Auch Juden sind Menschen, auch in ihren Herzen wohnt Gott«, sagte Vater auf die Art, wie alte Bauern sprechen. »Wer behauptet, dass Juden Menschen sind?« »Ich«, sagte Vater. »Und ich sage, sie sind Geister.« »Ich bin kein Geist«, sagte Vater. »Ich bin aus Fleisch und Blut, wie jeder andere Mensch auch.« »Das genau ist die Lüge.« »Was?« »Das genau ist die Lüge.« Dem Betrunkenen waren die Worte ausgegangen, und so wiederholte er seinen Satz in verschiedenen Tonlagen. Der Wirt, der eben noch freundschaftlich mit Vater gesprochen hatte, mischte sich nicht ein. Er hatte wohl erst nicht erkannt, dass Vater Jude war, und als er es erkannt hatte, zog er sich zurück. Unterdessen versammelten sich weitere Betrunkene um unseren Tisch. Es gab aber keine Schläge, nur leere Drohungen. Vater schrie, »Die ganzen Antisemiten werden sich eines Tages verantworten müssen, und dann wird man sie in dieselben Gefängnisse stecken wie die Kunstkritiker.« Alle lachten und grölten, wedelten mit den Händen und schwangen Flaschen. Der Krach dauerte lange. Zum Schluss gingen die Leute, und Vater fragte den Wirt, ob er noch ein Zimmer für die Nacht habe. »Ja«, antwortete der nicht gerade begeistert. »Wir sind todmüde«, sagte Vater. Ich war erschöpft, bemerkte aber trotzdem diese Wortverbindung und wiederholte sie einige Male. bevor sie im Vergessen meines Kopfes versank. Am nächsten Tag kehrten wir ins Kloster zurück. Der Mönch in der Eingangshalle und der im Wartesaal begrüßten uns mit einer Verbeugung, und schon bald standen wir wieder an dem weißen Eisenbett. Jetzt erkannte ich Mutters Gesicht. Ihr Haar war ergraut, die Wangen waren eingefallen, doch auf ihren Lippen schwebte ein Lächeln, oder das, was von einem Lächeln übrig geblieben war. Der Mönch ging hinaus, und wir waren allein an ihrem Bett. Ein klares Winterlicht flutete durch die Fenster hinein und fiel auf die Bilder und die Figuren an den Wänden. Ich wusste, wie Mutter schlief, und dachte, das ist kein Schlaf. Ihr Kopf lag tief in den Kissen, und ein fremdes Weiß umfing sie. So standen wir da, und je länger wir dastanden, umso klarer wurde, dass wir sie nicht aus ihrem tiefen Schlaf zurückholen konnten. Vater nahm meine Hand und sagte, »Komm, lass uns gehen.« Als er diese vier Worte gesagt hatte, schlug Mutter die Augen auf, schaute uns an und sagte, »Arthur«, bevor sie die Lider gleich wieder schloss. Wir wichen nicht von ihrem Bett. Vater kniete und ich stand neben ihm. Wir hörten das Gebet der Mönche und den Chor, der es begleitete. Und ich sah Engel im Himmel schweben und spürte, dass auch ich vom Boden abhob. Irgendwann kam der Mönch, um nach uns zu schauen, und Vater erzählte ihm, Mutter habe die Augen aufgeschlagen, ihn erkannt und beim Namen gerufen. Der Mönch hielt das für ein gutes Zeichen, und wir folgten ihm hinaus. »Wo ist eigentlich Ihr Mann?« fragte Vater mit einer entsetzlich nüchternen Stimme. »Sie haben sich getrennt.« »Das wusste ich nicht.« »Der Schulleiter war einmal hier.« »Sonst niemand?« »Nein.« Wir traten ins Freie, gingen einmal um das ganze Klostergelände herum und kehrten in die Herberge zurück. Der Schankraum war leer. Wir setzten uns ans Fenster. Vater trank ein Gläschen, ich aß ein Butterbrot. Die lange Reise hierher erschien mir jetzt wie ein Traum, der in tiefen Schluchten spielte, aus denen es keinen Ausweg gab. Vater versuchte vergeblich, einen zu finden. Die Felswände waren steil und die Schlucht wurde immer enger, je weiter wir vorankamen. Vater beruhigte sich nicht. Wir gingen zurück zum Kloster. Der Mönch an der Pforte erzählte uns, dass Mutter vor einem Monat in lebensbedrohlichem Zustand eingeliefert worden sei. Die Ärzte hätten sie behandelt, ihr sei es auch besser gegangen, doch noch immer schwebe sie in Lebensgefahr. »Was kann man machen?« fragte Vater mit einer unpassenden Geste. »Beten.« »Und wenn wir nicht wissen, wie das geht?« fragte Vater und sprach aus irgendeinem Grund im Plural. »Machen Sie sich keine Sorgen. Das tun wir schon für Sie.« »Ich danke Ihnen von ganzem Herzen«, sagte Vater, als habe der Mönch ihm eine schwere Last abgenommen. Doch das war, wie sich zeigte, nur eine vorübergehende Erleichterung. Vater ärgerte sich, und zwar, wie meistens, über sich. Die Reise nach Bukarest und die Ausstellung kamen ihm jetzt wie eine Irrfahrt vor. Wieder liefen wir um die Klostermauern herum. Der Weg war lang und ermüdend, und gegen Abend kehrten wir in die Herberge zurück. Dort war es jetzt voll. Geruch von Wodka und Tabak stand im dämmerigen Raum. Plötzlich trat jemand aus dem Tabakdunst heraus und steuerte auf Vater zu. Vater erkannte ihn nicht auf den ersten Blick, aber dann fiel er ihm um den Hals und rief, »Koba!« Koba war ein Freund aus dem Waisenhaus. Sie hatten zusammen an der Kunstakademie studiert. Die Galerie Raphael hatte seine erste Ausstellung organisiert und er war daraufhin sehr bekannt geworden. Ein Jahr später war er verschwunden. Es gab Gerüchte, er sei nach Amerika ausgewandert. Nun lüftete er das Geheimnis. Er hatte sich in ein Haus in den Karpaten zurückgezogen und führte dort ein religiöses Leben. Koba sah jetzt aus wie einer der Juden, die ich in Storoschinez in der Synagoge gesehen hatte. Sein Bart war lang und dicht und er trug eine Schirmmütze. Einmal im Monat kam er her, um sich mit allen Nötigen zu versorgen. Vater fragte ihn, ob er eine Familie habe, und Koba antwortete ihm sofort: 6 Söhne und eine Tochter. Wir gingen hinaus zu seinem Wagen. Vater half ihm die Lebensmittel aufladen. Als sie fertig waren, erzählte Vater ihm von Mutter und von ihrer Krankheit und von dem langen Schlaf, in den sie gefallen war. Auf einmal war Kobas Haltung gebeugt. Er schloss die Augen. Vater sagte: »Ich werde hier bleiben, bis die Ärzte sie aus dem Schlaf holen.« Danach standen sie noch zusammen und redeten von Leuten und Orten und natürlich vom Waisenhaus. Koba hörte aufmerksam zu. Sein Gesicht war ein einziges Zuhören, und er umarmte Vater wieder und wieder und versprach, uns besuchen zu kommen. Als sein Wagen in der Ferne verschwand, schauten wir ihm lange nach und schwiegen, als sei uns ein Wunder begegnet. Am nächsten Tag gingen wir wieder zur Mutter, und uns traf der Schlag. Sie saß aufrecht, an zwei dicke Kissen gelehnt, mit weit geöffneten Augen. Vater sank auf die Knie, und ich tat es ihm gleich. Sie hatte uns den Kopf zugewandt, aber ihr Blick weilte woanders. »Henja«, flüsterte Vater, doch Mutter reagierte nicht. Der alte Mönch, der neben uns stand und Zeuge des Wunders war, kniete sich ebenfalls hin. Vater stützte sich mit beiden Händen auf den Boden, als wolle er aufstehen. Plötzlich machte die Mutter die Augen zu, und ihr Gesicht verschloss sich. Der Mönch schaute uns an, als ob er sagen wolle, wir sollten die Kranke jetzt lieber allein lassen, da sie absolute Ruhe brauche. Vater stand auf. Ich auch. »Geht es ihr besser?«, fragte er. »Ja«, sagte der Mönch. »Gott sei Dank«, sagte Vater. Er hatte diese Worte für einen Moment gleichsam vom Mönch geliehen. Wir blieben noch eine Weile bei Mutter stehen und betrachteten sie. Sie hielt die Augen geschlossen, als blicke sie in sich hinein. Der Mönch ging zur Tür und wir folgten ihm. Ohne es zu merken, liefen wir durch den langen Flur, und schon waren wir draußen. »Es scheint ihr besser zu gehen«, sagte Vater, indem er seine Frage mit der Antwort des Mönchs verband. Wieder schlugen wir einen großen Bogen um das Kloster. Bevor wir unsere Runde beendeten, sagte Vater: »Mutter wird wieder gesund werden, und dann nehmen wir sie mit nach Czarnowitz. Ihre Ehe mit André war ein Fehler.« In seiner Stimme lag kein Ärger. Sie war völlig klar. Wie in einem süßen Dämmer erinnerte ich mich jetzt an die Wohnung, in der wir zusammen mit Mutter gewohnt hatten und wo Vater mit mir auf dem Boden Domino gespielt hatte. Wie viele Veränderungen hatte es seitdem gegeben. Vater und ich waren uns im letzten Jahr näher gekommen. Sein Schweigen bedrückte mich nicht mehr. Wir gingen 2-3 Stunden ohne ein Wort spazieren, und am Ende des Spaziergangs hatte ich das Gefühl, viel mit ihm gesprochen zu haben. Zu Mittag aßen wir bei einem Bauern, der uns Maisauflauf, Rührei und frisch abgeschöpften Rahm brachte. Vater bezahlte und der Bauer fragte, ob wir Juden seien. »Irrtum«, wies Vater ihn zurecht. »Wir sind Schwaben. Sieht man uns das nicht an?« »Dann habe ich mich vertan«, entschuldigte sich der Bauer. »Sieht man denn nicht, dass wir größer sind als die Juden?« Vater ließ nicht locker. »Doch, schon. Wie konnten Sie sich dann irren?« »Ich hatte so einen Eindruck. Nicht jeder Mensch, der Deutsch spricht, ist ein Jude.« »Da hat er recht.« Mir gefiel es, wie Vater sich verstellte. Wenn er gut gelaunt ist, macht er Späße, erzählt Witze und benutzt ab und zu ein schmutziges Wort. Und manchmal mimt er einen Bauern oder Händler, ahmt deren Stimmen nach und spielt, wie sie sich benehmen. Dann stehen in der Wirtschaft alle auf und lauschen seinen Worten. Und tatsächlich, an diesem Tag sang er, kletterte auf einen Baum, äffte den Bauern nach, bei dem wir gegessen hatten, und den Herbergswirt, bei dem wir übernachteten. Meistens fürchtete ich seine Freude, denn nach der Freude überfiel ihn Dunkelheit. Dann kniff er die Augen zusammen, zog den Kopf ein, bis er im Mantelkragen fast versank, und sagte keinen Ton mehr. An diesem Tag wechselte seine Stimmung jedoch nicht. Er trank aus einer Flasche und erzählte mir bis spät in die Nacht von seiner Kindheit im Waisenhaus und wie er Mutter kennengelernt hatte. In der Nacht träumte ich, dass wir im Zug saßen, an halbdunklen Bahnhöfen vorbeifuhren und ein Mann, der neben Vater saß, ihn mit Fragen bedrängte. Vater war zuerst großzügig und antwortete. Doch als der Frager es zu weit trieb, stand er auf und rief, »Genug, ich bin Ihnen doch keine Antwort schuldig.« Der Mann erschrak zwar über Vaters Stimme, fragte aber trotzdem weiter. Vater überhörte die Fragen, doch der andere blieb stur. Da drohte Vater, ihn zu schlagen, falls er nicht Ruhe gebe. Aber der Mann verstand die Warnung nicht, sondern kicherte. Das Kichern verletzte Vater wohl, und er schlug ihn ins Gesicht. Da stand der Mann auf und rief, »Endlich habe ich das wahre Gesicht des Juden aufgedeckt.« Vater schlug weiter auf ihn ein. Seine Schläge schienen an dem Mann trotz ihrer Wucht nichts anzuhaben. Er lachte, so als stecke er nicht die Schläge ein, sondern teile sie aus, und er hatte recht. Ich schaute auf und sah, Vaters Gesicht war blutüberströmt. Unser Leben kreist jetzt um das Kloster. Zu festgelegten Zeiten gehen wir Mutter besuchen. Manchmal kniet Vater nieder und rührt sich eine ganze Stunde lang nicht von der Stelle. Ab und zu schlägt Mutter die Augen auf und schaut uns an. Ganz selten sagt sie sogar etwas. Doch die meiste Zeit liegt sie in einem tiefen Schlaf und wir stehen an ihrem Bett und betrachten sie. Das ist Mutter. Und trotzdem ist sie es nicht. Sie schaut uns an, sieht uns aber offenbar nicht. Manchmal spüre ich, versucht sie, uns in ihren Schlaf hinüberzuziehen. Gerne würde ich ihr folgen, aber ich weiß nicht, wie ich die Schranke zwischen Wachsein und Schlaf durchbrechen soll. Vater scheint etwas zu wissen. Mir ist nicht entgangen, wie er sich mit einem Mönch darüber unterhalten hat. Einer der alten Mönche hatte, als er Vaters Namen hörte, voll Bewunderung ausgerufen, »Der bekannte Maler Arthur Rosenfeld«. Es stellte sich heraus, dass er die Malerei liebte. Er hatte früher Vaters Ausstellungen gesehen, schätzte seine Bilder und hatte sogar eine kleine Zeichnung erstanden, die in seiner Zelle hing. Er wusste auch noch, dass Vater von einem Kritiker »König der Geister« genannt worden war, weil er schon damals viele Geister gemalt hatte. Doch meistens sprach Vater mit den Mönchen nicht über Malerei, sondern über Geheimnisse des Glaubens. Mir fällt es schwer, diese schwierigen Dinge zu verstehen, aber ich bin beeindruckt, wie Vater als Gleicher untergleichen spricht. Hin und wieder steht er da und rezitiert ein Gedicht oder ein Kapitel aus der Bibel, und die Mönche staunen. Einmal sagte einer zu ihm, »Sie sind doch einer von uns. Wie kommt es, dass Sie in eine Welt geraten sind, in der es keinen Gott gibt?« Vater antwortete ihm klipp und klar, »Es gibt keinen Menschen ohne Gott.« Das überraschte mich. An klaren Tagen gehen wir tief in die Wälder oder hinaus aufs offene Feld. Die Spaziergänge mit Vater sind fast immer Reisen des Schweigens. Aber eines Tages sagte er zu mir, »Geh nicht auf den verkehrten Wegen deines Vaters.« Ich verstand das Wort »verkehrt« nicht und fragte nach. Er erklärte es mir lang und breit, doch ich verstand ihn nicht. Die Tage vergehen, und unser Leben hier hat eine merkwürdige Ordnung. Manchmal glaube ich, dass es von jetzt an immer so sein wird. Es kommt auch vor, dass Vater nach einem Besuch im Kloster in Tränen ausbricht, dass sein ganzer Körper weint und zittert. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll, und stehe wie ein Golem neben ihm. Unterdessen kam Kober, Vaters Freund, aus dem Waisenhaus. Er brachte uns Trockenobst und Birnenkonfitüre von seiner Frau. Er bat uns sehr, ihn in den Bergen zu besuchen, doch Vater war unbeirrbar. »Ich kann hier nicht weg. Das ist jetzt mein Posten. Den darf ich nicht verlassen.« Koba ist einen Kopf kleiner als Vater. Er hat ein dunkles Gesicht und seine Augen sitzen tief in den Höhlen. Wenn Vater spricht, reißt er die Augen weit auf und nimmt Vaters Worte durch die Augen auf. Vater liebt Kobas Nähe und beobachtet ihn die ganze Zeit. Wir gingen in die Herberge und Vater erzählte Koba, die Mönche hier würden einer alten Tradition folgen. Sie essen kein Schweinefleisch und begrüben ihre Toten noch am selben Tag. Koba hörte ihm zu, fragte aber nicht nach. Vater trank weiter. Er war wohl betrunken, denn er sprach laut und berichtete von den wunderbaren Menschen, die Gott ihm geschickt hatte, etwa dem ruthenischen Bauern, bei dem wir gewohnt hatten. Er liebe die Juden über alles und habe sich monatelang geweigert, den Mietzins anzunehmen, weil wir Juden seien, sagte Vater. Er glaube auch fest daran, dass die Juden Königssöhne seien, verborgene Priester, denen man helfen müsse, ihre Aufgabe in der Welt zu erfüllen. Dann erzählte Vater von dem wunderbaren Viktor, der ihm ein Haus zur Verfügung gestellt und den Antisemitismus nicht beachtend eine Ausstellung für ihn organisiert habe. Ein Mann, der die Menschen liebe und die Künstler. Sein Leben und seine Habe setze er dafür ein, sie zu schützen. Viele gute Engel hat Gott mir geschickt, auch Henja. Aber ich habe nicht gut auf sie aufgepasst und sie ist mir verloren gegangen. So redete Vater, und je länger er sprach, umso schlichter wurden die Sätze, so dass auch ich sie verstand. Koba hörte ihm zu. Tränen rollten aus seinen weit geöffneten Augen, und er schwieg. Auch später, als wir ihn zu seinem Wagen begleiteten, fragte er nichts. Er umarmte Vater, küsste ihn und sagte, »Wir sehen uns bald wieder.« Doch im Herzen wusste ich, wir würden ihn nicht mehr sehen. Danach klarte der Himmel auf, und es wurde Frühling. Die Flüsse überschwemmten die Wege. Vater freute sich über diesen Anblick sehr, und er begann erneut, Pläne zu schmieden. Wenn Mutter gesund sei, würden wir sie mit nach Czernowitz nehmen. Dort gäbe es gute Ärzte, die nicht Medizin und Glauben miteinander vermischen. Auch ich erinnerte mich wieder an die schönen Straßen und die prächtigen Kaffeehäuser in der Innenstadt. Zweimal am Tag gingen wir zum Kloster, standen an Mutters Bett und beobachteten ihren Schlaf. Ab und zu sah es aus, als würde sie im nächsten Moment aufwachen. Das stimmte aber nicht. Die Festungsmauern ihres Schlafes wurden von Tag zu Tag höher, und auf ihrem Gesicht war keine Regung. Der Arzt des Klosters, ein übergetretener Jude und Mönch, sagte zu Vater, »Es liegt alles in Gottes Hand. Des Menschenwille richtet nichts aus. Die großen Entscheidungen liegen nicht in unserer Macht.« Vater hatte von dem Arzt wohl keine so weitreichende Einschätzung erwartet und fragte nicht weiter. »Die meiste Zeit des Tages sind wir draußen. Wir kaufen bei den Bauern Lebensmittel und essen an einem Brunnen oder in einem Wäldchen. Manchmal machen wir ein Feuer und backen Kartoffeln. Gebackene Kartoffeln mit Butter und Käse sind eine Köstlichkeit. Vater trinkt aus seinem Flachmann, aber er flucht nicht. Er betrachtet die Landschaft und sagt, eines Tages werde ich hierher zurückkehren und diese Wunder malen. Gott zeigt uns hier die vollkommensten Formen. Der Frühling schien ihn etwas zu beruhigen, und er las wieder in dem Buch von Augustinus, das er im Koffer mitgenommen hatte. Die Bücherkisten hatten wir bei Viktor zurückgelassen. Vater erinnerte sich von Zeit zu Zeit an sie und sagte, »Eines Tages müssen wir sie abholen. Ich brauche sie wie die Luft zum Atmen.« Auch seine Rauchgewohnheiten hatten sich etwas verändert. Er rauchte zwar noch eine Zigarette nach der anderen, aber nicht mehr so gehetzt wie im Winter. Nachmittag sitzt Vater bei den Mönchen. Meistens redet er und die Mönche hören ihm zu. Wenn Vater lange Stellen aus dem Neuen Testament zitiert, zeigt sich ein jugendliches Staunen auf ihren Gesichtern, als sei das etwas, was man nicht alle Tage zu hören bekommt. Einmal pries er die Mosaiken und die alten Kreuzdarstellungen im Kloster. Er sagte, das ist hohe Kunst. Der Tag wird kommen, an dem die Studenten der Kunstakademien hierher kommen werden, um von den naiven Malern zu lernen, was das wahre Suchen nach Gott ist. Abends kehren wir in die Herberge zurück. Die Wege sind um diese Jahreszeit schlecht. Es gibt nur wenige Gäste. Manchmal hockt Vater mit dem Wirt zusammen und sie reden von vergangenen Zeiten. Eines Abends sagte der Wirt, »Früher lebten hier viele Juden und haben Gott gedient. In der letzten Generation haben ihre Kinder die religiösen Gebote und die Tradition ihrer Väter wie ein Joch abgeworfen und sind in die großen Städte gezogen. Die Väter sind hier alt geworden und dann gestorben. Jetzt gibt es nur noch wenige Juden in der Gegend. Die Synagogen sind baufällig, niemand hält sie instand.« Danach erzählte er Vater von den Festen und Bräuchen der Juden des Ortes, wie an Yom Kippur alle Männer weiße Gewänder trugen und aussahen, als seien sie nicht von dieser Welt. Er schloss mit den Worten, »Schade, dass sie uns verlassen haben.« »Sie sind fortgegangen, weil man sie nicht gemocht hat«, sagte Vater. »Die alten Juden haben wir gemocht«, sagte der Wirt, und ein Lächeln huschte über seine Lippen. »Und die Pogrome?« »Die alten Juden waren an Pogrome gewöhnt. Sie wurden von den Leuten geschlagen und haben ihr Leid still und geduldig ertragen.« »Das klingt wie ein Naturgesetz.« »Wenn Sie so wollen.« »Aber ein sehr schlechtes Naturgesetz.« »Wer die Göttlichkeit Jesu nicht anerkennt, der hat die Schläge verdient. Starrsinnige Leute muss man schlagen. Das ist ein schlimmes Gesetz.« »Wir halten es für gerecht.« »Es ist doch völlig verquer.« »Warum sagen Sie verquer?« »Bösartig verquer, muss man das sogar nennen«, rief Vater aufgebracht. Ich fürchtete Vaters Zorn und seine zitternden Hände. Ich glaubte, er werde im nächsten Moment aufstehen und die Hand gegen den Herbergsbesitzer erheben. »Das ist eine bösartige Verzerrung«, zischte er noch einmal. Und sofort stiegen wir hinauf in unser Zimmer. Vater zog sich schnell aus, schlüpfte in seinen alten Pyjama und ging ins Bett. Ich wusste nicht, warum er sich diesmal beherrscht hatte. Normalerweise hält er sich nicht zurück, wenn er bösartige Reden hört oder etwas Ungerechtes. Ganz zu schweigen von antisemitischen Bemerkungen, dann zögert er nicht, sondern schlägt zu. Diesmal hatte er sich zusammengerissen. Seine Zurückhaltung tat mir weh, und die ganze Nacht war ich so aufgeregt, dass ich kein Auge zutat. Frühmorgens läuteten die Klosterglocken, und Vater drängte mich, ich solle mich schnell anziehen. Der ganze Weg zum Kloster war aufgeweicht. Wir stapften durch den Schlamm und kamen völlig durchnässt an. Der Mönch am Eingang begrüßte uns mit einer sehr tiefen, merkwürdigen Verbeugung. »Was ist passiert?«, fragte Vater. Der Mönch verbeugte sich noch tiefer und schwieg. Sofort kamen die anderen Mönche und umringten uns. »Was ist passiert?«, fragte Vater, wobei er den Kopf hob. »Henja ist gegen Morgen gestorben«, sagte der Mönch leise. »Was?«, rief Vater, als verstehe er nicht. Sofort wandten sich alle Richtung Flur und gingen in den Krankensaal. Mutter lag im Bett aufgerichtet. Man hatte sie an ein Kissen gelehnt, ihr Gesicht war weiß. Es hatte eine fremde Ruhe. Mit einem Mal verlor Vater an Größe. Der Mönch hielt ihn am Arm und stützte ihn. Dann erwachten wieder die Glocken und begannen zu läuten. Ein schriller Klang. Mir schwindelte. »Was?«, fragte Vater und starrte vor sich hin. Henja ist von ihrem Leiden erlöst. Im Raum nebenan fing der Chor an zu singen. Ein sanftes Lied, das in mir ein Wohlgefühl des Schmerzes auslöste. Vater zuckte mit den Schultern, als weigere er sich, das ihm gereichte Geschenk anzunehmen. »Henja leidet nicht mehr«, sagte der Mönch nun laut. Vater nahm mich an der Hand und führte mich auf den Flur. Die Mönche rührten sich nicht von der Stelle. Wir liefen durch den Korridor und betraten die Eingangshalle. Ein Mönch, der uns entgegenkam, verbeugte sich tief. Vater dankte ihm nicht, und wir gingen sofort hinaus, das Kloster umkreisen. Die Sonne stand rund und voll am Himmel und umspülte uns mit ihrem Licht. Der Boden war verschlammt, der Marsch drängte mich an. Vater lief voraus, ich blieb zurück. Nachdem er sich schon ein gutes Stück entfernt hatte, bemerkte er mein Zurückbleiben und kehrte um. Ich war müde und bat ihn, eine Pause zu machen. Vater blieb stehen und zündete sich eine Zigarette an. Als wir unsere Umkreisung beendet hatten, standen wir wieder am Eingang des Klosters, gingen aber nicht hinein. »Angekommen«, sagte Vater, »als hätten wir eine Aufgabe gemeistert.« Wir zogen los, zur Herberge. Vater leerte ein paar Gläser und schwatzte mit einem der Betrunkenen. Der Wirt, der schon alles wusste, trat zu Vater und sagte, »Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen.« Vater widersprach ihm und sagte, »Was heißt da gegeben und genommen? Ist das denn ein Kuhhandel? Wenn man etwas gibt, dann nimmt man es nicht wieder weg. Viktor zum Beispiel gibt immer und nimmt nichts zurück. Er gibt nur.« »Von welchem Viktor reden Sie?« »Von Viktor in Bukarest, vom guten, treuen Viktor.« »Ich weiß nicht, von welchem Viktor Sie reden«, sagte der Wirt und zog sich wieder hinter die Theke zurück. Vater war betrunken und brachte nun Vergangenes und Gegenwärtiges durcheinander. Er erwähnte sogar die kleine Tina. Er war nicht wütend und drohte auch nicht. Gegen Mittag verkündete er, er werde schlafen gehen, was er auch tat. Am Abend wachte er auf und wir gingen zurück ins Kloster. Vater war nicht mehr betrunken, aber er war verwirrt und redete von fernen Dingen, die ihn wohl bedrückten. Im Wartesaal überraschte er den Abt mit der Frage, ob man Mutter nicht besser nach jüdischem Brauch beerdigen solle. Sie sei schließlich als Jüdin geboren und im jüdischen Waisenhaus in Czernowitz aufgewachsen. »Sie ist doch zum Christentum übergetreten«, sagte der Abt leise. »Aber sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen.« »Nicht vom Christentum.« »Würde es sich nicht gehören, einem Menschen die Ehre, die er verloren hat, zurückzugeben?« »Von welcher Ehre spricht er?«, fragte der alte Mönch. Währenddessen versammelten sich einige Mönche um uns, und Vater Selbstsicherheit wich von ihm. Er sagte, »Wenn Sie was anderes für richtig halten, werde ich nichts dagegen einwenden. Der Tod ist so viel größer als wir Menschen. Er macht keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Wir alle werden eines Tages sterben, und trotzdem scheint es mir wünschenswert, dass der Mensch zuletzt zu seinen Vätern versammelt wird, wie es in der Schrift geschrieben steht. Als Jude geboren, als Jude gestorben. So kehrt dann jeder letztlich zu seinem Nest zurück, auch wenn es nicht das Beste ist.« Und ein Lächeln verzerrte sein Gesicht. »Henja ist Christin geworden. Das war ihr Wille«, sagte der Alte sanft. »Das stimmt, mein Herr. Aber ich habe von etwas gesprochen, was mit Gnade vor Recht zu tun hat. Henja ist bei uns Christin geworden. Ich selbst habe sie ins Christentum aufgenommen. Ich glaube Ihnen. Und vielleicht muss es ja so sein. Sie war Christin mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Da bin ich mir sicher, mein Herr.« Ich staunte sehr über Vaters versöhnlichen Ton. Noch nie hatte ich ihn so unentschieden dastehen sehen, mit schlenkernden Armen. Und die ganze Zeit war Vater seinen Gastgebern gegenüber gelassen. Er pries die medizinische Versorgung und wie die Mönche uns begegnet waren. Zum Schluss sagte er mit einer Stimme, die nicht die seine war: »Henya liegt in euren treuen Händen.« Dann brach er in Tränen aus.